Sie hören das Hörspiel Alltagshelden von ausländischen Studierenden, die am Fachsprachenzentrum der Leibniz-Universität Hannover am Seminar Szenisches Schreiben und Vortragen mitgewirkt haben. Die Studierenden haben die Dramaturgie, Themen, Figuren und Texte selbst erstellt und gesprochen. Okay, alles klar. Dann machen wir das so. Ich schicke dir die Bestätigung dann per Fax, wie immer, okay? Oh, es klopft. Ich muss Schluss machen. Danke. Dir auch. Bis dann. Herein. Thomas, hast du mal kurz Zeit? Hallo, Joachim. Ja, natürlich. Was ist los? Carolina hätte einen Vortrag nächste Woche in Berlin halten müssen, aber sie wird nicht können. Jetzt muss ich eine Ersatzperson finden. Du hast mit ihr in dem Projekt zusammengearbeitet. Du bist der beste Kandidat, um ihren Platz einzunehmen. Ja, ich kenne Carolinas Projekt, aber ich bin nicht sicher. Gut, ein letzter Punkt. Der Vortrag wird auf Englisch sein. Aber ich spreche Englisch nicht so gut. Das wird peinlich für mich und die ganze Firma. Ah, egal. Du bist zu bescheiden. Du schaffst das schon. Aber ich habe nicht genug Zeit, um mich vorzubereiten. Du wirst perfekt sein. Okay. Danke, Thomas. Ich werde es bei der nächsten Gehaltsrunde berücksichtigen. Toll. Ich brauche eine Pause. Hallo? Hallo, mein Schatz, wie geht's? Hey, alles gut bei mir. Und dir? Ja, ich habe nur eine doofe Nachricht. Ich muss eine Präsentation in Berlin nächste Woche machen. Und es ist auf Englisch. Jetzt bekomme ich Panik. Oh, Süßer. Schließ deine Augen und atme tief durch. Es ist kein Problem. Das klappt schon. Danke. Ich werde diese Woche viel arbeiten. Ich werde später zu dir kommen. Kein Problem, ich bin auch voll beschäftigt. Aber vergiss nicht meinen Geburtstag am Samstag, okay? Nein, natürlich nicht. Ich muss jetzt wieder an die Arbeit. Ich liebe dich. Oh, ich dich auch. Tschüss, mein Schatz. Scheiße. Auch das noch. Ich habe glatt vergessen, dass ich die Party organisieren muss. Ich habe keine Zeit mehr. Wann soll ich das machen? Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Die Elektroden werden an eine konstante Potentialdifferenz angeschlossen. Die zweidimensionale Potentialverteilung wird durch eine hochohmige Spannungsmesse an eine bewegliche Sonde angeschlossen. Ich habe während der Vorlesung fast gar nichts verstanden. Wie kann ich morgen das Experiment machen? Heute haben Terroristen in Paris an verschiedenen Stellen ein Blutbad angerichtet. Zeitgleich griffen an 5 verschiedenen Stellen die schwer bewaffneten Verbrecher die Zivilbevölkerung an und nutzen dabei Dynamit und Handfeuerwaffen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hallo. Hallo, Alter. Ich bin neugierig. Kannst du noch meine Stimme erkennen? Das kann nicht sein. Derek? Oh, genau, Alter, genau. Ich bin gerührt. Der große Literaturkritiker Klaus Rossmann kann sich noch an seinen alten, armen Freund Derek erinnern. Sag mal, Mann, auf wie viele Zeitschriften könnte ich deinen Namen lesen, wenn ich das Geld dafür hätte? Aha, Derek. 10 Jahre sind vergangen, aber du bist immer noch der gleiche überspannte Sack. Ich möchte dir gerne sagen, meine Träume sind Realität geworden, wirklich. Aber ich fürchte, ich muss dich enttäuschen. Mich enttäuschen? Du machst Witze, Alter. Klaus Rossmann hat nie jemanden enttäuscht, der von ihm etwas erwartet hat, was mit Literatur zu tun hat. Du warst immer der Beste an der Uni. Oder hast du das vielleicht vergessen? die schönen alten Zeiten, als ich jede Nacht zu Partys gegangen bin und du Bücher gelesen hast. Ich möchte wetten, dass du auch letzte Nacht gar nicht geschlafen hast, um ein paar deiner Rezensionen zu schreiben. Deine Stimme ist furchtbar, Mann. Ja, Derek, du hast recht. Der große Literaturkritiker hat letzte Nacht gar nicht geschlafen. Eigentlich musste er 8-Stunden-Teller im Restaurant waschen. Gar keine Zeit für Rezensionen. Und vielleicht ist es besser so. Glaub mir, du sagst, ihr wart der Beste. Aber offensichtlich sind die Chefredakteure aller Literaturzeitschriften ganz anderer Meinung. Denn ich habe mich 1000-mal beworben, aber sie haben mich immer abgelehnt. Und mit meiner Frau ist es nicht besser ausgegangen. Wir haben uns letztes Jahr scheiden lassen. Und die Kinder wohnen jetzt bei ihr und ihrem neuen Freund. Ich darf sie nur einmal pro Woche sehen und manchmal bin ich auch dafür zu müde. Ich muss jede Nacht im Restaurant arbeiten, wenn ich es jeden Monat schaffen will, die Miete zu bezahlen. Oh Mann, ich war davon überzeugt, dass mein Leben echt scheiße war. Aber ich muss zugeben, es ist noch besser als deins. Naja, ich will dich jetzt mit meinen Problemen nicht langweilen. Also, ganz knapp. Ich bin wieder mal arbeitslos und ich habe beschlossen, dass ich von den USA genug habe. Ich komme nächste Woche nach Hause. Was sagst du, Alter? Ich sage, es ist toll, Mann. Wirklich toll. Ich freue mich. Und ich sage auch, nach 10 Jahren sind ein paar Biere zusammen obligat. Klasse. Ich melde mich, sobald ich lande. Freue mich. Bis bald, Mann. Ja, bis dann, Alter. Hallo? Ah, hallo Schatzi. Ich weiß, aber ich will jetzt nicht am Telefon mit dir darüber sprechen. Bin gerade auf dem Weg zur Bank und stecke im Aufzug. Ich rufe dich nachher an. Ciao. Hallo Joachim, wie geht's? Warum hast du es so eilig? Was passiert? Hi David, heute ist wirklich scheiße. So ein Mist. Also heute Morgen wollte ich früh aufstehen, weil ich heute viele Dinge zu tun habe. Ich habe gestern bis tief in die Nacht gearbeitet und habe verschlafen. Ich habe den Zug verpasst, deswegen musste ich mit dem Auto fahren. Das verdammte Auto ging auf halbem Weg kaputt und ich musste ein Taxi rufen. Das hat mich 100 Euro gekostet. Oh Joachim, das tut mir leid. Murphy-Gesetz, was schief laufen kann, läuft schief. Und alle Probleme kommen immer zusammen. Oh Mann, du weißt ja gar nicht, wie recht du hast. Neben diesem ganzen Ärger werde ich mich wohl von einer Mitarbeiterin trennen müssen. Sie hat offensichtlich ein Projekt von uns an die Konkurrenz verkauft. Mein, wie dumm kann man sein? Da muss sie sich nicht wundern. Na, guck mal, wenn man vom Teufel spricht. Carolina, was machst du hier? Ihr kennt euch? David ist mein Ex-Ehemann. Und woher kennt ihr euch? Sie arbeitet für mich. Ich erzählte dir doch gerade von ihr. Ah, ja. Wie läuft's mit deiner Neuen? Nicht schlechter als mit dir. Prima. Du denkst daran, dass die Kinder ab morgen bei dir sind? Morgen? Wieso morgen? Ich dachte, ab nächstem Monat. Erzähl mir nichts. Ich habe es dir 3-mal gesagt und du hast zugesagt. Vergiss nicht, bevor Lukas schlafen geht, erzähl ihm eine Geschichte. Kannst du Lukas heute Nachmittag um 3 Uhr von der Schule abholen? Ich habe Conny und Lucy schon angerufen. Sie werden nach der Schule direkt zu dir kommen. Bitte geh heute Nachmittag nach der Arbeit mal nicht in die Kneipe und lass die Kinder nicht so lang auf dich warten. Ich komme heute Abend vorbei und bringe die Sachen der Kinder mit. Carolina, ich kann mich nicht um die Kinder kümmern. Ich habe einen wichtigen Termin mit Martha später. Ich habe ihr versprochen, dass ich nicht absagen muss. Es gibt etwas Wichtiges, das ich Martha fragen muss. Tja, ich würde sagen, das ist dein Problem, denkst du nicht? Ich habe den Termin früh genug angekündigt und du hast zugesagt. Wenn du ohne deine Sekretärin keine Termine einhalten kannst, kann ich da nichts für. Was habe ich gesagt? Heute geht alles schief. Verdammter Aufzug. Was passiert? Dieser verdammte Aufzug ist kaputt. Bleib ruhig, Joachim. Du hilfst uns nicht. Ah ja, du bist so hilfreich heute, Carolina. Hallo, was kann ich für Sie tun? Ja, hallo. Können Sie uns hören? Wir stecken in dem Aufzug fest. Können Sie uns befreien? Wir haben alle wichtige Termine, auch wenn einige von uns sie vergessen haben. Entschuldigung, aber ich muss die Aufzugsfirma anrufen. Ich habe keine Ahnung, wie lange sie brauchen, um den Aufzug zu reparieren. Es tut mir wirklich leid. Ich rufe die Firma jetzt an. Funktioniert dein Handy? Meins hat kein Netz. Meins auch nicht, Carolina. Ich habe auch kein Netz. Super. Und was? Und was was? Was wolltest du sie fragen? Was geht dich das an? Nichts. Ich hatte nur gehofft, dass du inzwischen besser fragen kannst. Was meinst du, besser fragen können? Mich hast du per SMS gefragt, ob ich deine Frau werden möchte. Naja, scheint ja geklappt zu haben. Ja, aber nur eine Zeit lang. Bis du hinter meinem Rücken mit wem anders rumgemacht hast. Na, das scheint ja typisch zu sein. Wie bitte? Ach, nichts. Hey, pass doch auf. Was ist mit dir los, Nina? Du siehst heute nicht gut aus. Mir fehlt der Tagesschlaf. Ich finde die Vorlesung sehr schwer. Deswegen muss ich zu Hause viel nacharbeiten bis tief in die Nacht. Hast du gehört, dass es gestern Nacht einen Terroranschlag in Paris gab? Als ich das hörte, konnte ich vor Angst sowieso nicht mehr schlafen. Ja, man hat mir erzählt, dass über 100 Menschen getötet wurden. Der IS hat diesen Einschlag gemacht. Nina, du musst vorsichtig sein. Geh am Abend nicht allein aus. Gott, Europa ist unsicher geworden. Aber ich habe heute Abend beim Zahnarzt noch einen Termin. Keine Sorge, da habe ich frei. Ich kann dich begleiten. Das ist lieb von dir, aber nicht nötig. Der Zahnarzt ist gleich nebenan. Er ist der Freund von meinem neuen Mitbewohner. Geneiden, Klaus. Auch schon da? Guten Abend, Herr Demir. Ich bin zu spät. Ja. Das habe ich wohl bemerkt. Was ist denn diesmal passiert, Professor Rossmann? Normalerweise bist du da immer so pünktlich. Es tut mir leid, Demir. Ich war mit meinen Kindern zusammen. Ich darf sie nur einmal pro Woche sehen. Und heute ist Samstag. Und wir sind alle zusammen ausgegangen. Und danach musste ich sie nochmal zu ihrer Mutter fahren. Genug, Rossmann, genug. Denkst du vielleicht, dass ich die Zeit habe, mir deine Lebensgeschichte anzuhören? Nein, dafür habe ich leider keine Zeit. Ich muss arbeiten und du müsstest Teller waschen, statt Geschichten zu erzählen. Herr Rossmann, so geht das nicht. Das ist meine letzte Warnung. Wenn es nochmal passiert, dass du zu spät kommst, entlasse ich dich sofort. Alles klar? Alles klar, Demir. Ich verspreche, das wird nicht mehr passieren. Sehr gut. Jetzt in die Küche. Viele Teller warten schon auf dich. Rossmann, warte mal. Ich hatte es fast vergessen. Nächsten Samstag brauche ich dich schon ab 14 Uhr. Heute Nachmittag hatten wir ganz viele Kunden und zwei Tellerwäscher sind besser als nur einer. Aber meine Kinder... Was noch? Nichts. Natürlich kann ich früher kommen. Gerne. David, mein Freund, fümmelst du gerade keine Patienten im Mund rum? Hast du unseren Aufenthalt im Fahrstuhl wieder verkraftet? Naja, geht so. Das ist aber auch eine Furie. Das kannst du laut sagen. Carolina ist aber eine Furie. Also, wenn ich das richtig sehe, wolltest du deiner Dame heute einen Antrag machen, richtig? Nach dem höllischen Tag heute hoffe ich, dass wenigstens das klappt. Aber hoffentlich habe ich später eine neue Verlobte. Viel Glück. Ich habe ein Problem, vielleicht kannst du mir helfen. Ich habe einen guten Kollegen, er soll ein neues System auf einer Konferenz in Berlin vorstellen. Das Problem ist, dass er nicht so gut Englisch spricht. Sag mal, du warst da ein paar Jahre in den Staaten. Könntest du nicht mal über sein Manuskript drüber gucken und ihm bei einigen Wörtern helfen? Ja, klar, könnte ich. Wenn's nicht gerade heute ist. Nächste Woche. Es wäre eine große Hilfe, wenn du ja sagen würdest. Ich glaube, dass es kein Problem gibt. Vielen Dank, David. Auf dich kann man sich immer verlassen. Ich schulde dir was. Viel Glück mit Martha. Ich rufe dich später an. Tschüss. Ja, tschüss, David. Wie könntest du das nur machen? Hä? Was ist denn da los? Der Chef schreit Carolina an? Es ist unsinnig völlig bescheuert. Ich verstehe nicht, warum du dich so aufregst. Es war doch meine Idee. Die Arbeit, die du hier machst, gehört nicht dir. Sie gehört der Firma. Das ist ja selbstverständlich und steht auch so im Vertrag. Dieses App-Konzept zur Online-Buchung von Events ist die Zukunft. Ich habe diese Idee seit Jahren entwickelt und daran gearbeitet. Es ist nicht meine Schuld, wenn die andere Firma plötzlich dieselbe Idee hatte und ihr das Projekt aufgegeben habt. Ich habe mich schon letzten Monat mit dieser Idee gemeldet. Niemand hat reagiert. Was soll ich denn tun? Verarsch mich nicht. Ich bin doch nicht bescheuert. Du kannst dich jetzt da nicht rausreden. Du bist so blöd, du belastest dich selbst. In deiner E-Mail gibst du ja zu, dass es ein Problem gibt. Wenn du das wirklich lösen wolltest, hättest du diese Idee nicht sofort verkauft. Im Zweifelsfall muss man auf ein Antwort warten. Das ist unfair. Ich habe meinen Teil gemacht. Wenn hier niemand reagiert, kauft mir halt jemand anderes die Idee ab. Ich weiß doch, dass du dieses Projekt nie wirklich umsetzen wolltest. Es ist meine Verantwortung, das Interesse dieser Firma zu schützen. Deswegen treffe ich die Entscheidungen. Und jetzt auch eine schwierige. Es tut mir leid, aber du kannst nicht mehr hier arbeiten. Du bist gefeuert. Was? Aber... Carolina, du bist zu weit gegangen. Du entwickelst bei uns eine App und verkaufst sie an die Konkurrenz. Meinst du, ich bekomme das nicht mit? Bestimmt haben sie dir auch schon einen Job angeboten. Ich sage dir was. Wenn ich dich hier in 3 Minuten noch sehe, bekommst du zur fristlosen Kündigung noch eine Anzeige wegen Betriebsspionage dazu. Komme gleich! Du! Ich? Was machst du denn hier? Heute ist nicht Samstag. Die Kinder sind nicht da. Ich weiß. Keine Sorge, Tabea. Ich werde dir nur 10 Minuten stehen. Darf ich rein? Oder müssen wir hier an der Tür stehen? Oh, hallo, Klaus. Wie geht es dir? Komm rein. Bitte, komm rein. Willst du eine Tasse Kaffee oder etwas anderes zu trinken? Oh, danke, Thomas. Du bist immer so nett. Also, was für ein Problem hast du dieses Mal, Klaus? Oh, Tabea, du kannst auch ein bisschen freundlicher sein. Vergiss es nicht, Klaus ist der Vater deiner Kinder. Ach, glaub mir, Thomas, ich könnte das nie vergessen. Keine Sorge, Thomas, keine Sorge. Tabea hat recht. Ich bin kein erfolgreicher IT-Techniker, der Vorträge hält. Ich bin ein armer Tellerwäscher, der Literaturwissenschaft studiert hat. Und stimmt, ich habe immer Probleme. Ja, auch dieses Mal. Ich muss euch leider sagen, dass ich am nächsten Samstag den ganzen Tag arbeiten muss. Und deswegen habe ich leider keine Zeit für die Kinder. Tut mir leid. Was? Ich habe mich wohl verhört. Du weißt schon, dass wir beide arbeiten und wir müssen schon die ganze Woche die Kinder betreuen. Nur am Samstag haben wir die Gelegenheit, allein zu sein. Am nächsten Samstag für meinen Geburtstag hat Thomas für mich eine Überraschung geplant. Ja, richtig. Und jetzt kommst du und sagst, dass wir hier bleiben müssen. Aber Tabea, bleib bitte ruhig. Wir können das doch irgendwie regeln. Alles, was ich sage, ist, ich werde sofort entlassen, wenn ich am nächsten Samstag nicht pünktlich um 14 Uhr im Restaurant bin. Mein Chef war sehr deutlich. Und wenn ich entlassen werde, bekomme ich kein Geld mehr. Verstehst du das, Tabea? Kein Geld mehr. Nicht nur für mich und für die Miete, sondern auch für die Kinder. Oh, genug, Klaus, genug. Ich kann es nicht mehr ertragen, dich zu hören. Geh weg, bitte, raus. Ich bringe dich um, wenn du noch eine Sekunde hier bleibst. Tabea, bitte. Raus! Keine Sorge, Thomas. Es tut mir leid. Mein Gott, was für ein Idiot. Müssen wir jetzt wieder seine Probleme lösen? Entschuldigung, können Sie mir vielleicht helfen? Ich habe mich verlaufen. Ich wollte zur Limerstraße fahren, aber ich habe den falschen Wegbus genommen und ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Wie bitte? Haben Sie kein Google Map auf Ihrem Handy? Tja, aber es funktioniert nicht. Alles ist sehr schwer hier. Warum sind die Leute so gemein? Ich bin seit 2 Monaten hier und es ist schlecht. Ich soll einen Freund abholen, den einzigen, den ich habe. Und ich kann das Restaurant nicht finden. Wenn ich ihn in der Pause nicht treffe, muss er wieder arbeiten. Den ganzen Abend lang. Mein Gott, Frauen. Was ist los heute? Wohin genau wollen Sie fahren? Limerstraße 143. Ein türkisches Lokal. Ach so. Herzlichen Glückwunsch. Sie stehen fast genau davor. Hier vorne, hinter der nächsten Ecke links. Vielen, vielen Dank. Hey, einen Moment. Entschuldigung. Ja? Machen Sie irgendwas heute Abend? Wie bitte? Also, so wenig Freunde habe ich auch wieder nicht. Oh nein, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe eine wichtige Verabredung mit meiner Freundin und meine Ex-Frau kann sich nicht um die Kinder kümmern. Ich werde meine Freundin bitten, mich zu heiraten und ich brauche dringend einen Babysitter. Es wäre schön, wenn Sie ja sagen würden. Ich bin verzweifelt und Sie wären heute Abend zumindest nicht allein. Sind Sie sicher? Wir kennen uns überhaupt nicht und mein Deutsch ist nicht so gut. Quatsch, Ihr Deutsch ist perfekt. Meine Kinder sind keine Babys. Sie müssen sich nur wenig um sie kümmern. Ich versuche nur zu helfen. Und ehrlich gesagt, ich habe keine andere Wahl. Okay, ich gebe dir meine Handynummer. Oh, Entschuldigung. Ich gebe Ihnen meine Handynummer. Schon in Ordnung. Bleiben wir beim Du. Ich bin David. Danke. Und hier ist meine Karte. Bis später, Nummer 54, hier die Straße runter und an der großen Kreuzung links. Oh, Sie sind Zahnarzt. Ach, du bist David. Ich bin die neue Mitbewohnerin von Klaus. Ach, du bist Nina. Schöne Grüße an Klaus. Okay, David, bis nachher. Oh Mann, du weißt nicht, wie ich mich freue, dich zu sehen. Gute Gesellschaft und gutes Bier sind genau das, was ich heute brauche. Oh Alter, was ist denn mit dir los? Du klingst sogar hoffnungsloser als letzte Woche. Ja, Derek, du hast recht. Ich bin hoffnungsloser. Ich habe dir schon über meine Arbeit und meine Kinder erzählt. Als ob das nicht genug wäre, habe ich letzte Woche eine Geldstrafe bekommen. Ich war zu spät zur Arbeit und ich bin zu schnell mit dem Auto gefahren. 200 Euro Strafe. Am Freitag musste ich auch die Miete bezahlen und ich konnte mir die Kosten nicht leisten. Deswegen habe ich die Strafe ignoriert. Aber heute bekam ich dann die Mahnung geliefert. Wenn ich innerhalb dieser Woche das Geld nicht herausrücke, werde die 200 Euro zu 300. Was soll ich tun, Derek? Ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ach Mann, es tut mir so leid. Aber hör mal, deine Ex-Frau hat es ziemlich gut, oder? Du hast mir gesagt, die beiden haben einen guten Job, sie und ihr Freund. Könntest du nicht sie um eine kleine Hilfe bitten? Sobald du kannst, gibst du ihr dann das Geld zurück. Wenn sie mich nochmal an ihrer Tür sieht, bringt sie mich um. Sie hasst mich. Ich war letzte Woche bei ihr. Denn ich musste ja sagen, ich hatte am Samstag keine Zeit, auf die Kinder aufzupassen. Ah, Derek, ich glaube, ich muss eine Bank ausrauben, wenn ich meine Probleme lösen will. Weißt du, Alter, das wäre eigentlich keine schlechte Idee. Es war nur ein Witz, Mann. Ich bin so verzweifelt, dass ich ganz sinnloses Zeug rede. Beachte mich nicht. Ich meine das ernst, Mann. Denk mal darüber nach. Du mit deinem scheiß Leben und ich immer pleite und arbeitslos. Wenn das klappt, könnten wir endlich unsere Probleme lösen. Ein für alle Mal. Oh Mann, das ist doch heller Wahnsinn. Naja, nicht unbedingt. Pass mal auf. Da Der Nächste, bitte. Guten Abend, Nina. Und schon sehen wir uns wieder. Na, wie geht's deinem Zahn? Tut dir dieser Weisheitszahn noch weh? Ja, der schmerzt ab und zu. Manchmal konnte ich nicht gut essen und schlafen. Weißt du, ich habe da eine Vermutung. Ich probiere mal was aus und du sagst mir, ob das weh tut, okay? Ja, okay. Tut dir das hier weh? Ja. Und hier? Auch. Und jetzt? Au, ja. Wie sieht's hier aus? Ja, doll. Und an dieser Stelle? Ja, au. Und jetzt noch hier? Auch da. Okay, das dachte ich mir. Willst du meine Diagnose hören? Müssen alle Zähne gezogen werden? Nein, aber dir tun alle Zähne weh. Ohne Ausnahme. Selbst die lieben. Bin ich sehr krank? Also, es gibt drei Erklärungen dafür. Die erste ist, dein ganzes Gesicht ist kaputt und muss abgenommen werden. Autsch. Oh, beim Lachen tut's auch weh. Aber die Nase ist in Ordnung. Also kann es das nicht sein. Was ist die zweite Diagnose? Du brütest eine Erkältung aus. Das glaube ich nicht. Ich nutze chinesische Kräuter, dann bekommt man keine. Bleibt nur noch die dritte Möglichkeit. Tja, weißt du, wenn man große körperliche Schmerzen hat, kann das ein Zeichen dafür sein, dass man eigentlich große seelische Schmerzen hat, die raus wollen. Hast du denn große Sorgen? Klaus hat sowas erwähnt. Ja, ich glaube, die habe ich. Meine Vorlesungen kann ich unmöglich verstehen und ich muss nachts alles nacharbeiten. Außerdem macht mich der Gedanke an den Terror fertig. Erst in Syrien, jetzt auch in Paris. Ich habe echte Panik, was noch alles passiert. Nachts mache ich kein Auge mehr zu, weil ich entweder Aufgaben mache oder mir Sorgen und tagsüber bin ich so müde, dass ich unkonzentriert arbeite und Fehler mache. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Könntest du nicht bitte einfach einen Zahn ziehen? Vielleicht geht's mir dann besser. Ich fürchte, damit können wir das Problem nicht lösen. Ängsten muss man sich einfach stellen, dann laufen sie manchmal davon. Denk daran, wenn du große Angst bekommst, hat der IS sein Ziel erreicht. Und wenn du diese Angst weiterträgst, arbeitest du quasi für ihn. Wir alle haben Angst, aber wir dürfen nicht zulassen, dass Terror und Verbrechen unser Leben bestimmt. Ja, das sagst du so leicht. Meine Eltern in China machen sich auch Sorgen und rufen jeden Tag zweimal an. Na, das ist auch Terror. Pass auf, ich habe eine Idee. Du musst wieder unter Menschen gehen. Was hältst du davon? Am Dienstag wird ein Fußballspiel in Hannover stattfinden. Ein Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden. Hast du es gehört? Frau Merkel und einige Bundesminister werden kommen. Es soll sehr viele Polizisten und starke Sicherheitskontrollen rund um das Stadion geben. Du musst keine Sorgen haben. Da kann gar nichts passieren. Ich habe zwei Karten für das Spiel. Leider kann ich nicht. Aber was hältst du davon, wenn Klaus und du dorthin gehen? Ihr wollt doch jetzt zusammen in einer WG und solltet euch kennenlernen. Was meinst du? Der deutsche Akademiker und die chinesische Königin. Papa, wo ist Mama? Sie holt mich immer ab. Warum bist du hier? Ich dachte, wir sind erst nächsten Monat bei dir. Ja, dachte ich auch. Deine Mutter hat wieder alles geändert und wir müssen springen. Tut mir leid. Ich hasse deine Wohnung. Ich möchte bei Mom bleiben. Deine Wohnung ist langweilig. Ich habe keine Spielkosten bei dir und deine Internet ist zu langsam. Ich will nach Hause. Komm schon, alter Junge. Ich hatte heute auch was anderes vor. Aber ich habe jemanden gefunden, der auf euch aufpasst. Und zum Trost dürft ihr euch Pizza bestellen und einen Film gucken. Na, was hältst du davon? Wirklich? Versprochen? Eine Pizza? Lecker! Ehrenwort! Hallo, jemand zu Hause? Hallo Papa, ja, wir sind schon da. Mama hat uns schon vor einer halben Stunde hier gefahren. Wo ist deine Schwester? Sie lernt vor den Klausuren. Sie ist in ihrem Zimmer. Papa sagt, dass wir eine Pizza haben könnten. Ja, toll, sehr gesund. Mama sagt, dass wir kein Junkfood essen sollen. Aber wir sind bei Papa. Papa hat ja gesagt. Du hast es versprochen, Bob. Egal, was Papa gesagt hat, wir dürfen keine Pizza essen, Lukas. Okay, bei mir dürft ihr machen, was ich erlaube. Wenn du kein Pizza magst, bestell dir doch einen grünen Salat. Naja, so junk ist der Pizza vielleicht doch nicht. Hallo, Nina, hier ist David. Danke für den Rückruf. Hast du heute Zeit für meine Kinder? Hallo, David. Tja, ich habe Zeit. Wann genau soll ich vorbeikommen? Super. Ich hatte Angst, dass du absagen würdest. Nimm dir einfach ein Taxi und ich bezahle. Am besten jetzt gleich. Ich bestelle eine Pizza für die Kinder. Willst du auch etwas essen? Etwas Spezielles? Nein, danke. Ich habe schon gekocht und gegessen. Ich esse gerne gesund. Ja, ja. Ich bin noch bei meinem Freund um die Ecke. Ich kann sofort kommen, wenn sie möchte. Ach, wenn du möchtest. Super, passt mir gut. Bis gleich. Lies sie mir meine Gute-Nacht-Geschichte vor? Kann sie mit mir spielen? Ist sie eine Prinzessin? Hat sie lange Haare? Weiß sie etwas über die Haare? Ist sie eine Hexe? Genug, Lukas, genug. Sie ist keine Hexe. Du kannst sie fragen, aber sie weiß bestimmt etwas über Drachen. Woho! Hallo, mein Liebe. Wie geht's? Ist alles gut bei dir? Hallo, Schatz. Alles gut. Ich freue mich auf unser Date heute. Ich habe gar nichts den ganzen Tag gemacht. Nur auf dich gewartet. Ich hatte den schlimmsten Tag in meinem Leben. Sehr, sehr komisch. Alles ist jetzt sehr kompliziert. Carolina hat mir die Kids aufgeschwatzt. Jetzt warte ich auf den Babysitter. Zu allem Überfluss waren wir zusammen in einem Aufzug stecken geblieben. Ich habe den ganzen Tag an dich gedacht. Ach nein, mein Ärmster. Ist jetzt alles in Ordnung? Jetzt ja. Und wenn die Babysitterin gleich kommt, hast du mich ganz für dich alleine. Dann ist alles gut. Hallo Nina, bitte komm herein. Kinder! Lukas, das ist Nina. Hallo? Wo? Eine schlesische Prinzessin. Kennst du etwas über die Haare? Ich liebe die Haare. Rote Haare mag ich am liebsten. Hast du schon mal einen gesehen? Komm, ich zeige dir meine Sammlung. In meiner Heimat haben wir viele Drachen, Lukas. Die tanzen mit uns. Meine Lieblingsgeschichte ist von einem roten Drachen. Ich kann dir alles erzählen. Jetzt? Bitte! Tschüss, Papa. Du hast einen neuen Fan, Nina. Lukas, bitte, sei artig. Die Menschen sind in ihren Zimmern. Conny ist ein bisschen kompliziert, typische Jugendliche, und Lucy lernt viel vor ihren Klausuren. Ich glaube, dass du die Mädchen nicht groß sehen wirst. Auf jeden Fall hast du mit Lukas viel Spaß. Hier liegt Geld, da ist das Telefon und hier die Nummer von Pizza Bringdienst. Wenn es ein Problem gibt, ruf mich an. Wir müssen jetzt los. Ja, kein Problem, David. Lukas ist süß. Ich glaube, wir werden viel Spaß zusammen haben. Kinder, ich muss jetzt los. Wir sehen uns später. Tschüss. Mein Gott, der Chef ist ja heftig drauf. Hat Carolina einfach gefeuert. Ich darf mir einfach keine Fehler leisten. Mist, was soll ich machen? Wenn ich das auf Englisch hinbekomme, was ich nicht glaube. Was, wenn ich aus Versehen etwas Geheimnis aus der Firma sage? Der feuert mich doch dann auch. Was ist das erste Tor? Mist. Es ist Tabea. Ich will jetzt nicht mit ihr sprechen. Ich habe noch keine Ahnung, was wir für ihr Geburtstag machen sollen. Ich lasse einfach die Mailbox rangehen. Hey du, ich habe gestern nichts von dir gehört. Was ist los? Alles klar bei dir? Du musst sehr beschäftigt sein. Ich denke an dich. Ich rufe sie später an. Das ist jetzt nicht wichtig. Mist. Ich muss auch überlegen, was ich für ihr Geburtstag machen konnte. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Den Vortrag auch noch auf Englisch auf die Gefahr hin, dass ich gefoltert werde, wenn ich was falsch sage. und darauf noch die Party für Tabea. Verdammt, ich bin gar nicht da. Der Vortrag ist am Mittwoch in Berlin und ich habe Party am Mittwoch hier. Ich werde wahnsinnig. Hallo, hier ist Thomas von Planet Up. Ach, du bist nochmal. Ach, das Fax. Mist, habe ich vergessen. Nee, mache ich jetzt gleich. Sorry. Nein, jetzt gleich. Du hast es in 3 Minuten. Tut mir leid. Ich explodiere hier gerade. Ja, 3 Minuten. Okay, ciao. So, das war's. Weiter kann ich nicht. Ende Gelände. Moment, ich ziehe mich gerade um. Wer ist da? Hey Nina, ich wollte nur hören, ob für heute Abend alles okay ist. Ich hole dich in 30 Minuten ab und dann gehen wir zum Fuß zum Stadion. Ist das okay? Ja, ich denke schon. Ich mache mich gerade fertig. Wir treffen uns in 1/2 Stunde auf dem Flur, okay? Okay, alles klar. Zieh dich nicht zu warm an. Es ist nicht kalt draußen. Wir unterbrechen unser Programm für eine Sondermeldung aus Hannover. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Freundschaftsspiel zwischen Hannover und den Niederlanden soeben abgesagt. Grund sei eine akute Terrorwarnung, so das Innenministerium in Hannover. Die eingeladenen Minister sowie die Bundeskanzlerin sind an einem sicheren Ort. Die Besucher werden gebeten, ruhig und zügig das Gelände zu verlassen und sich auf direktem Wege nach Hause zu begeben. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die Rolle dieser Meldung. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Freundschaftsspiel zwischen Hannover und den Niederlanden soeben abgesagt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nina? Alles in Ordnung? Hast du die Nachrichten gehört? Komm, mach mal auf. Wir bleiben natürlich hier. Alles klar bei dir? Die Fahrt dauert nicht lang. Wohin fahren wir, David? Ich habe schon gesagt, es ist eine Überraschung. Ich will gar nichts sagen. Bitte, bitte, bitte. Nein. Wo fährst du lang? Ach, ich weiß. Ich weiß, wohin wir fahren. Mein Lieblingsrestaurant. Du bist ja süß. Ich liebe türkisches Essen. Ich liebe dich. Ich habe alles organisiert. Es wird eine perfekte Nacht. Hey, was macht denn das Auto da? David! David! Ist das okay? Mein Gott! Was war das? David! David! David! Oh mein David! Was soll ich machen? Ich habe keine Ahnung. Martha, komm schon. Keine Panik jetzt. Ruf einen Krankenwagen an. Verdammt, ich habe kein Handynetz. Was mache ich jetzt? Ich kann ihn nicht allein lassen. Hilfe! Hilfe, bitte! Hilfe! Da, das Restaurant. Unser Restaurant. Die hat mein Telefon. Bitte rufen Sie einen Krankenwagen. Was? Wir hatten einen Unfall. Wo? 2 Verletzte mindestens. Bitte, helfen Sie mir. Ganz ruhig. Ich kümmere mich darum. Hallo? Ja, hier spricht Klaus Rossmann. Limmerstraße, Ecke Schnellweg. Ich brauche einen Krankenwagen so schnell wie möglich. Es gab einen Autounfall auf der Limmerstraße in der Nähe von Conakryl. 2 Männer sind bewusstlos. Ich habe keine Ahnung, wie ernst es genau ist. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Haben Sie Schmerzen? Sie bluten. Bitte setzen Sie sich hin und ich hole Wasser und den Erste-Hilfe-Kasten. Ich möchte bestellen, bitte. Mein Freund kommt später. Können wir am Fenster sitzen? Ganz ruhig. Der Krankenwagen kommt jetzt. Ich kann es hören. Soll ich mit Ihnen ins Krankenhaus fahren? Haben Sie jemanden, den Sie anrufen können? Sie sollten nicht allein bleiben. Sie sind unter Schock und wir wissen nicht genau, was passiert. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ah, die Kinder. David hat 3 Kinder zu Hause. Der Babysitter. Die chinesische Königin. Ich muss Caroline anrufen. Sie kann die Kinder abholen. Ich brauche Davids Handynummer. Chinesische Königin? Nina? Ist Nina ihre Babysitterin? Machen Sie sich keine Sorgen, ich rufe sie an. Sie kümmert sich darum, dass die Mutter die Kinder Bescheid weiß. Man kann sich auf sie verlassen. Mann, Nila, du siehst ja noch schlechter aus als gestern. Was ist denn bloß mit dir los? Bist du krank? Nein, nur müde. Weißt du, wie schrecklich der IS ist? Ich habe viele Informationen über den IS gesucht in den letzten Tagen. Naja, genau genommen in den letzten Nächten. Sie haben auf Twitter geschrieben, dass Deutschland zu ihrem nächsten Angriffsziel gehört. Ich kann deswegen nicht mehr schlafen. Aber Nina, mach dich doch deswegen nicht so fertig. Wir sind hier in einem der sichersten Länder der Welt. Und wenn du dein Leben aufgibst und dich zu Hause einschließt, kannst du auch nichts ändern. Genau genommen wollen die Terroristen das doch auch. Ja, ich weiß das doch. Höre ich immer wieder. Aber ich kann doch auch nicht anders. Außerdem hatte ich einen neuen Job und mein Arbeitgeber wurde bei einem Autounfall schwer verletzt. Das macht's auch nicht besser. Wer uns der internationale Terror nicht anholt, dann der Terror auf der Straße. Ich kann einfach nicht mehr. Ich kann mich nicht konzentrieren. Aber konzentriere dich doch einfach auf das Studium. Die Vorlesungen sind ja wirklich nicht leicht und wir müssen alle viel vor- und nachbereiten. Und dann noch diese Fachsprache. Damit haben wir alle doch wirklich genug zu tun. Ja, ja, weiß ich doch. Lass uns diesen Versuch jetzt einfach durchführen. Wie war das jetzt? Erst in die Stärke rein oder erst die Sicherung? Ach, egal. Erst mal einmachen. Ah. Oh mein Gott, was habe ich getan? Joe, antwort mir doch. Hilfe. Morgen, Thomas. Nimm Platz, bitte. Danke. Ich wollte es nicht, aber ich muss sagen, dass ich das alles alleine nicht mehr schaffe. Deswegen habe ich gekündigt. Das wird mir einfach alles zu viel. Ich bin einfach überlastet. Komm schon, Thomas. Du wirst nicht wirklich kündigen. Du machst einen hervorragenden Job. Aber die Kunst ist nicht, eine Sache gut zu machen, sondern viele gleichzeitig halbwegs gut. Ich hätte dir nie so viele Aufgaben gegeben, wenn ich nicht wüsste, dass du das schaffen kannst. Wenn du Hilfe brauchst, bin ich für dich da und das ganze Team auch. Danke für dein Vertrauen. Aber ich fürchte, du hast dich geirrt. Es ist zu viel für mich. Dieser Vortrag zum Beispiel. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich da anfangen soll. Carolinas End-Off macht überhaupt keinen Sinn. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das auf Englisch sagen soll. Das macht mich wahnsinnig. Okay, pass auf. Schick mir den Entwurf und ich werde den Vortrag überarbeiten. Wegen Englisch, mach dir keine Sorgen. Ein Freund guckt sich den Text an. Würde dir das helfen? Ja, ich denke, das wäre eine Hilfe. Dann hätten wir den Inhalt und die Sprache des Vortrags. Das andere Problem ist privat. Das muss ich wohl alleine lösen. Aber Chef, es gibt da noch etwas. Na, lass hören. Wie soll ich sagen? Ich habe zuvor nicht mitbekommen, dass Corinna nicht mehr für uns arbeitet. Ich weiß nicht genau, warum, aber ich habe etwas Angst, dass ich was falsch sage oder aus Versehen vielleicht auch ein Betriebsgeheimnis verrate. Vielleicht wäre ich dann in einer ähnlichen Position wie Carolina. So, jetzt ist es raus. Ach man, Thomas, das ist es also. Da kann ich dich beruhigen. Mach dir deswegen bitte keine Gedanken. Carolina hat ganz bewusst und wissend unsere Firma geschadet. Ich hatte gar keine andere Wahl. Ich musste sie feuern. Du und deine Arbeit sind wichtig für die Firma. Sonst würde ich dich doch nicht nach Berlin schicken. Wenn du magst, können wir auch deinen Vortragstext gemeinsam durchgehen. Aber ich bin davon überzeugt, dass du selber weißt, was du sagen kannst und was nicht. Ich habe völliges Vertrauen zu dir. Ich kann es noch gar nicht glauben, dass du mich überredet hast. Das ist das Blödeste, was ich in meinem Leben getan habe. Und wenn das nicht klappt, werde ich nicht nur pleite und arbeitslos, sondern auch im Gefängnis sein. Und wenn das klappt, Alter, wirst du reich sein. Wir beide werden reich sein. halten ohne Probleme mehr. Mein Gott. Da steht er. Siehst du, Klaus? Derek, bist du sicher, dass wir den Geldautomaten mit dem Auto herausreißen können? Er sieht ziemlich stabil aus. Quatsch. Natürlich können wir es schaffen. Wir werden kein Fahrrad, sondern ein Auto benutzen. Jetzt, stell das Auto vor den Geldautomaten, Klaus. Ich beschäftige mich mit der Kette. Fertig. Jetzt zähle ich bis drei. Auf drei geht's los. Eins, zwei... Derek, das klappt nicht. Er ist zu stabil. Mach die Kette ab und lass uns abhauen, bevor jemand die Polizei ruft. Quatsch. Nochmal. Eins, zwei, drei, los. Oh, Scheiße. Was ist denn los mit dir? Schnell, die Polizei kommt. Es ist nicht meine Schuld, Idiot. Das Benzin ist mir ausgegangen. Was? Oh, Scheiße. Wer ist denn hier der... Schnell, wir hauen zu Fuß ab. Entschuldige, Tabea, dass ich mich nicht gemeldet habe. Du weißt, dass ich manchmal ein Trottel sein kann. Ja, ich weiß schon. Dieses Mal, du hast einen neuen Rekord erreicht. Wie konntest du nur meinen Geburtstag morgen vergessen? Ach, auch das habe ich noch nicht gesagt. Ich bin zu deinem Geburtstag gar nicht hier. Wie bitte? Ich muss zu einer Tagung nach Berlin. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Aber warte mal einen Moment. Ich habe etwas für dich. Was ist in dem Brief? Mach ihn doch auf. Zwei Tickets für ein Theaterstück. Ja. In Berlin. Morgen. Mit meinem Lieblingsschauspieler. Letzte Woche fühlte ich mich völlig verloren. Ich habe mit meinem Chef gesprochen. Worüber habt ihr gesprochen? Ich habe ihm gesagt, dass ich kundig. Wie bitte? Du haust mir hier Fakten um die Ohren. Mann, typisch. Wenn es so schwierig ist, bist du der Erste, der wegläuft. Naja, ich habe ja nicht gekündigt. Mein Chef hat die Lage wirklich näher verstanden. Er hat mir mit dem Vortrag geholfen. Und dann haben wir zusammen über die Arbeit und die Karrieremöglichkeit gesprochen. Er ist viel netter, als ich dachte. Und hast du jetzt ein besseres Gefühl wegen des Vortrags in Berlin? Ja, viel besser. Der Text wird übersetzt. Die Inhalte hat er überprüft. Jetzt war nur noch das Problem mit deinem Geburtstag. Ach, ich bin also ein Problem. Na, vielen Dank. Nein, du weißt doch, was ich meine. Aber meine Kollegin wird gefeuert, weil sie eine App zur Online-Buchung an die Konkurrenz verkauft hat. Mit der App habe ich die Theaterkarten und noch ein Candlelight-Dinner gebucht. Funktioniert echt gut. Das klingt alles sehr gut. Aber ich finde es echt doof, wie du dich verhalten hast. Du weißt, dass ich keine Problembeziehungen mehr haben möchte. Da war ich schon. Geld war nie ein Problem. Aber Zeit und Vertrauen, das ist mir wichtig. Ich weiß, ich bin nicht wie dein Ex. Diese Woche habe ich etwas Wichtiges verstanden. In meinem Leben bist du wichtiger als meine Arbeit. Ich hoffe, das hast du verstanden. Ich will dich genüglich machen. Morgen Abend feiern wir zusammen deinen Geburtstag. Wir fahren nach Berlin. Und dann essen wir in einem kleinen typischen Restaurant. Am Abend gehen wir ins Theater. Danach vielleicht noch eine Bar. Was denkst du? Und ich dachte schon, du willst mit mir Schluss machen. Ich war so traurig. Das wird nie passieren. Es sei denn natürlich, du findest meinen Vortrag nicht so gut. Ja, was ist denn eigentlich damit? Musst du ihn noch vorbereiten? Ich habe alles auswendig gelernt. Ich habe schon viel geprobt. Ich befürchte, dass die Leute nach dem Vortrag schwere Fragen haben. Aber es ist mein Beruf. Ich werde versuchen, so gut wie möglich zu sein. Ich glaube an dich. Du bist immer hart mit dir selbst. Ich bin mir sicher, das wird gut. Ich wollte nur mal fragen, ob... Hey, Hey, warum weinst du? Was ist denn passiert? Ich habe den Stärker reingesteckt und der IS hat mich nicht schlafen lassen. Jetzt ist der Joe im Krankenhaus, weil ich die Vorlesung nicht verstehe. Und dann gab es eine Bombe in Hannover. Und das ist alles so schrecklich. Keine Sorge, Nina. Gestern gab es keinen Angriff. Und Joe geht es schon wieder besser. Ich habe ihn eben noch gesehen. Wenn du an dein Telefon gehen würdest, hätte er bestimmt schon mit dir gesprochen. Hast du ein Problem mit deinen Experimenten? Vielleicht kann ich dir helfen. Erinnerst du noch? Ich habe auch Elektrotechnik studiert. Damals war ich ganz gut mit den Experimenten. Wenn du Fragen hast, frag mich einfach. Nein, Klaus. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich kann hier offensichtlich mit so viel Angst nicht leben. Und ohne gutes Deutsch kann ich nicht studieren. Es hat keinen Sinn. Ich würde alles abbrechen und zurück nach China gehen. Aber was sagen deine Eltern dazu, deine Familie? Ja, ich weiß. Das wird ihnen nicht gefallen. Aber sie werden es verstehen, wenn ich es ihnen erklärt habe. Es gibt keinen anderen Weg. Wirklich nicht? Nein. Ich habe auch schon mit all meinen Freunden in China gesprochen. Sie sind alle der Meinung, dass ich zurückkommen sollte. Aha. Ja, über WhatsApp. Und außerdem vermisse ich die Sprache und die Kultur. Ich habe mir in letzter Zeit alle chinesischen DVDs angesehen, die ich habe. Und es fehlt mir. Ich habe Heimweh. Aber auch wenn dort nicht immer alles gut ist, hier fühle ich mich nicht sicher. Außerdem tun dir die Zähne weh. Ja, genau. Woher weißt du das? Ach, hat David dir schon erzählt? Lass mich dir nur eine Frage stellen, ja? Bitte, wer es da muss. Warum tun dir die Zähne immer noch weh, wenn du doch eine Lösung zu dem Problem gefunden hast? Das weiß ich nicht. Nina, natürlich hast du Heimweh. Das hätte ich auch, wenn ich auf der anderen Seite der Erde leben würde. Und natürlich hast du Angst. Das haben wir alle. Und ja, natürlich ist Deutsch schwer. Die Fachsprache bei euch im Studium verstehe ich sogar kaum. Aber lass dir davon doch bitte nicht dein Leben kaputt machen. Zu jedem Problem gibt es eine Lösung. Und wenn du nicht mehr weiter weißt, dann bitte um Hilfe. Jetzt kommen drei Probleme auf einmal auf dich zu und du fragst die einzigen Personen, die das nicht verstehen können. Ist das so clever? Ja. Ich finde, unser Plan war gar nicht schlecht. Ich gehe mit dir unter Leute, ich spreche mit dir Deutsch und ich passe auf dich auf. Und wenn du dann immer noch Zahnschmerzen hast, kümmert sich David auch darum. Was hältst du davon? Die Zahnschmerzen sind weg. Guten Tag. Kriminalpolizei. Mein Name ist Heidkamp. Ich suche Herr Klaus Hutzmann. Das bin ich. Oh, sehr gut. Also, wir haben Ihr Auto in Verwahrung. Mein Auto? Offenbar hat es jemand gestohlen. Hatten Sie das nicht bemerkt? Nein, gar nicht. Wenn ich das bemerkt hätte, hätte ich das sofort angezeigt. Denken Sie nicht? Mm. Aber gestern habe ich das Auto gar nicht benutzt. Ich muss Ihnen eine Frage stellen. Herr Hutzmann, wo waren Sie gestern? Zwischen 20 und 22 Uhr? Gestern? Ich war bei einem Freund zu Hause, zum Abendessen. Derek Bendemann. Er kann das bestätigen. Sehr gut. Wir werden uns melden. Jemand hat gestern mit Ihrem Auto versucht, alle Geldautomaten herauszuheißen. Sie sind ganz sicher. Sie wissen gar nicht darüber, oder? Was? Ein Geldautomat? Oh mein Gott. Natürlich. Natürlich weiß ich gar nichts darüber. Aber wie bescheuert ist das denn? Schon ziemlich bescheuert, würde ich sagen. Wir werden Herr Bendemann fragen, wann er Ihr Visum bestätigt. Können Sie wahrscheinlich Ihr Auto in ein paar Tagen zurückhaben. Schönen Tag noch, Herr Hutzmann. Danke, danke sehr. Ebenso. Wie war es? Ganz gut, glaube ich. Ich war nicht der Einzige mit einem schweren Akzent. Wir haben viel gelacht. Es war eine gute Erfahrung. Haben dich alle verstanden? Ich denke schon. Wenn nicht, haben sie nachgefragt. Aber ich habe einen Kollegen aus England getroffen. Das war echt gut. Wir werden in Kontakt bleiben. Ach, das hört sich sehr gut an. Und was machen wir beide jetzt? Naja, einen Spaziergang durch Berlin und dann ab ins Herzogenaurach. Super. Nur du und ich. So romantisch. Das hatte ich mir vorgestellt. Ach so, Der Kollege aus England kommt mit. Was? Nein, nur Spaß. Den helfe ich nächste Woche online. Aber jetzt bin ich nur für dich da. Ich liebe dich. Herein. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Nur wenn ich lache, tut's noch weh. Entschuldigung, kennen wir uns? Nein, Sie kennen mich nicht. Ich bin der Besitzer des türkischen Restaurants. Sie hatten den Unfall vor meiner Tür. Erinnern Sie sich? Ja, schmerzhaft. Es tut mir ausgesprochen leid. Der andere Wagen, der Ihnen die Vorfahrt genommen hat, das war mein Sohn. Er hatte es zu eilig, weil ich ihn angetrieben habe. Es ist also eigentlich meine Schuld. Ich bin hier, um Entschuldigung zu bitten. Ja, was soll ich da sagen? Bitte, er ist ein guter Junge. Aber ich habe mit ihm geschimpft und dann wurde er gedankenlos. Hier bitte, dieser Blumenstrauß ist für Sie. Oh, der ist aber groß. Stellen Sie ihn bitte in eine Vase. Ich kann nicht gut aufstehen. Natürlich. Und noch etwas. Ich würde mich freuen, Sie und deine Begleitung als lebenslangen Ehrengast in meinem Restaurant zu begrüßen. Egal, was Sie verzehren, es geht alles aufs Haus. Es ist mir wirklich unangenehm. Ich hoffe, dass Sie meine Entschuldigung akzeptieren. Ich hörte, dass Ihre Freundin sehr gerne bei uns ist. Nicht nur Sie, ich auch. Das nehme ich natürlich gerne an. Ich nehme Ihre Entschuldigung an, aber ich hätte eine Bitte an Sie. Wäre es möglich, dass Sie diesen Blumenstrauß übermorgen auf einen Tisch am Fenster stellen? Ich würde gerne meine Freundin mitbringen und in ihrem Lokal um ihre Hand anhalten. Sie möchten sie um die Heirat bitten? Oh, es ist mir eine große Freude. Erlauben Sie bitte, dass ich Ihnen ein spezielles Menü serviere. Außerdem würde ich Ihnen gerne eine türkische Musikkapelle vorstellen. Vielleicht als Überraschung, wenn sie ja gesagt hat. Na, davon gehe ich doch erstmal aus. Was ist denn los mit dir, Klaus? Heute scheint es so, als ob du deine Stimme verloren hättest. Wow, hast du das gehört? Als ob mit Konjunktiv 2. Du warst ein guter Lehrer. Ich habe viel von dir gelernt. Und du warst eine gute Schülerin, Nina. Ich freue mich darüber, dass dein Deutsch so gut geworden ist. Um deine Frage zu beantworten, ich bin nur ein bisschen müde. Letzte Nacht habe ich nur wenig geschlafen. Hallo? Ja genau, Klaus Rossmann. Wie bitte? Also kann ich schon heute vorbeikommen? Super, vielen Dank. Schönen Tag noch. Es war die Polizei. Ich kann schon heute das Auto zurückhaben. Wow, wie schön. Ich freue mich. Also, haben Sie herausgefunden, wie dein Auto gestohlen hätte? Keine Ahnung, aber egal. Wenn ich das Auto zurückhaben kann, bedeutet das, Sie halten mich nicht für schuldig. Jetzt muss ich los. Ich hole meine Jacke. Okay. Oh, Klaus, warte mal. Auf dem Tisch in deinem Zimmer liegt ein Brief für dich. Er kam heute mit der Post. Danke, mein Schatz. Hm? Nina! Was ist der? Der Brief. Er kommt vom Verleger einer Literaturzeitschrift. Ich werde für Sie arbeiten. Ich werde endlich Literaturkritiker sein. Das war das Hörspiel Alltagshelden. Die Autorin sowie die Sprecher der Rollen waren Nina, Martha und Conny, Sie, Tabea, Derek, Carolina und Frauenstimme im Aufzug, Megan Stewart, Klaus und Nachrichtensprecherin, Martina Vavassori, Thomas, Lukas, Joe und Polizist, Lin Chen, David, Joachim und Demir, Julien Caron. Technische Umsetzung, Konzeption und Bearbeitung Matthias Perner. Copyright Fachsprachenzentrum Leibniz Universität Hannover Matthias Perner 2016.